lange haben wir gewartet auf eine Änderung in diesem Staat. Wir sind schon mit Band gestartet. Was für Herz erntet ihr nicht an? Eure Städte, eure Paläste werden aufgehen in Flammen und Rauch. Doch die Hütte werden wir schon, aber wir lassen für den Wind Wir werden es schon, haben wir auch jetzt die Mitte bauen.